Voluntulu geht ja in die Schulen und bringt dort das Ehrenamt ja, den Schülern näher. Und wir begleiten die Schüler von der Begeisterung bis hin zur Zertifizierung des Ehrenamtes. Ideencouch, der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers. Willkommen auf der Ideencouch. Ehrenamt, langweilig und nur was für Ältere? Von wegen. In dieser Folge zeigen uns die Köpfe hinter Voluntulu, wie sie das Ruder rumreißen und Ehrenamt spannend für junge Menschen machen wollen. Dabei wird es auf der Ideencouch heute eng. Matze, Verena, Max und Clara arbeiten gemeinsam mit Jan am Geschäftsmodell des jungen Startups. Von SchülerInnen für SchülerInnen. Um ihre Mission umzusetzen und das Ehrenamt in Deutschland zu stärken und jünger zu machen, hat das Gründungsteam eine digitale Plattform entwickelt, auf der SchülerInnen mit Vereinen und NGOs gematcht werden. In der Modellregion Wuppertal soll es nun losgehen. Jetzt stellt sich aber die Frage, was ist die beste Vertriebsstrategie, um Ehrenamtsservices zu gewinnen, die teilweise noch sehr analog unterwegs sind? Welches Ertragsmodell bietet sich an und wer könnte als Schlüsselpartner in Frage kommen? Auf geht's! Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freut sich das Ideencoach-Team Jan, Gesa, Sarah und Erik über Bewertungen und neue Abonnenten, damit noch mehr Menschen erfolgreich und glücklich selbstständig werden. Ja, herzlich willkommen. Heute ist es richtig voll auf der Ideencouch. Also es sitzen vier Personen da. Matze, Verena, Clara und Max. Und ihr seid alle von Voluntulu. Stellt euch doch mal vor, was ihr macht bei Voluntulu. Hallo, ich bin Verena und Voluntulu bereitet Schülerinnen auf ehrenamtliche Aktivitäten vor im Kontext, dass gleichzeitig Social Skills gestärkt werden. Als Bestandteil des Unterrichts wird gesellschaftliches Engagement auch an den Schulen thematisiert und wir stemmen in Workshops quasi dieses Thema, behandeln das mit den Schülerinnen und Schülern und wollen darüber die freiwilligen Engagements in der Schule schon erst einmal attraktiv machen. Das heißt, wir bringen sozusagen das gesellschaftliche Engagement, was gelehrt wird, kann in der Schule erprobt werden, in AGs und weiteren Aktivitäten. Und darüber hinaus wollen wir gucken, dass die jungen Leute durch dieses Üben im schulischen Kontext dann in die große, weite Ehrenamtswelt hinausgehen und dort NGOs, Vereinen und sonstigen Ehrenamtsinstitutionen als gestärkte Persönlichkeiten mit viel Herzblut und Engagement zur Verfügung stehen. Und dadurch versuchen wir, den Nachwuchs zu generieren, den das Ehrenamt so dringend braucht, wie überall ja deklariert wird. Ja, danke, Verena. Das wäre es in super kurzer Form. Genau, das ist ja quasi den Nutzen, den ihr schaffen wollt, ne? Den Nutzen in unter einer Minute. Super. Und was machst du dabei? Was ist deine Rolle dabei? Was steht auf deiner Visitenkarte? Auf meiner Visitenkarte steht tatsächlich Geschäftsführerin, wobei ich als Externe eigentlich viel später zu dem Projekt dazugekommen bin. Das greift vielleicht Matze noch mal kurz auf, wenn du magst, wie das Projekt nämlich überhaupt entstanden ist. Und aus einem Schulprojekt heraus, zu dem ich dann jetzt noch gar nicht so viel sage, wurde dann die Idee geboren, da müssen wir irgendwie eine Unternehmung draus machen. Und dann hab ich mit meiner Geschäftspartnerin aus der Vontreneurs GmbH, nachdem wir angesprochen wurden, mit dem Team hin und her überlegt, wie wir das aufsetzen können und wie das für beide Seiten zufriedenstellend laufen kann. Okay. Und haben also auch dem ganzen Team versucht, die verschiedenen Rechtsformen zu vermitteln und was das für Konsequenzen hat, wie sich das so als Firma auch dann gestalten könnte, wie man wieder auch gegebenenfalls ein Ausstiegsszenario kreieren könnte, wenn dann die damals zum Teil noch minderjährigen Schülerinnen sagen, okay, wir übernehmen die Firma selber. Und so kam das mit der gemeinnützigen Firma. Alles klar. Matze, dich setze ich mal nach hinten. Ich frage jetzt erstmal Clara, was machst du denn bei Voluntulu? Was steht auf deiner Visitenkarte? Ja, also hallo erstmal, ich bin Clara und auf meiner Visitenkarte steht zum einen Social Media. Also ich kümmere mich um die Social Media Kanäle für Voluntulu, vor allen Dingen aber um Instagram, und auf der anderen Seite gebe ich die Workshops mit. Also Voluntulu geht ja in die Schulen und bringt dort das Ehrenamt ja, den Schülern näher und wir begleiten die Schüler von der Begeisterung bis hin zur Zertifizierung des Ehrenamtes. Und dabei geben wir eben ganz tolle Workshops, die an ein Service-Learning-Konzept angeknüpft sind. Und da bin ich auch ein Teil von. Und bei Instagram macht ihr dann Werbung dafür, dass Schüler daran interessiert sind, versucht zu vermitteln, was da so passiert. Also quasi, du machst quasi einerseits die Werbung und andererseits auf der anderen Seite bist du dann Teil des Workshops. Ja, also wir machen keine Werbung über Instagram direkt, sondern wir erklären erstmal, was ist überhaupt Ehrenamt. Weil der durchschnittliche ehrenamtliche Deutsche ist 53 und da wollen wir eben ein bisschen entgegenwirken und wollen sagen, die jungen Leute sind jetzt auch mal dran und Ehrenamt ist gar nicht so uncool, wie man immer denkt, sondern total cool, um eben auch die Soft Skills zu stärken und später eben auch, ja, was weiterzubringen, weil jeder ist individuell und jedes Ehrenamt ist auch individuell. Und deswegen machen wir das und erklären da eben jungen Leuten, vor allem über Instagram, welche ehrenamtlichen Aktivitäten es gibt, wo man sich engagieren kann und alles Mögliche. Okay, also Aufklärung statt Werbung. Danke für diese Verbesserung. Max, und du, was machst du? Ja, hallo zusammen. Ja, ich bin das jüngste Mitglied in dieser Runde. Ich bin jetzt seit einem halben Jahr da. Ich habe viel mich um die Geschäftsmodellentwicklung gekümmert und fange jetzt an oder bin jetzt dabei, die Ehrenamtsakquise vorzubereiten, dass wir auch für Voluntulu für die andere Seite, nicht nur die Schulseite, sondern auch die Ehrenamtsseite, Vereinsseite bei uns auf der Plattform abbilden können. Und dafür versuche ich bei uns jetzt in unserer Modellstadt Wuppertal Ehrenamtsinstitutionen zu finden und für Voluntulu zu begeistern. Super. Das heißt also, du widmest dich dieser Schwierigkeit von der Matching-Plattform, dass es immer auf beiden Seiten genügend Bewerberinnen geben muss, ne? Also einerseits jetzt in eurem Fall Schüler, die Lust haben, Ehrenamt wahrzunehmen. Die werden bei euch dann aufgeschlaut, in Workshop motiviert, sind dann ganz heiß. Und dann muss auf der anderen Seite aber auch natürlich Ehrenamt-Jobs geben, die über so eine Plattform gematcht werden können. Ganz genau. Da haben wir den Vorteil, dass wir auch die Schul-AGs in Voluntulu aufnehmen. Also es ist quasi von der einen Seite sofort ein Angebot da. Aber klar, die ehrenamtlichen Stellen, die durch Vereine oder andere Institutionen auf Voluntulu abgebildet werden sollen, müssen halt erst aufgebaut werden. Super. Okay. Matze, dann erzähl du uns doch mal, wie lange gibt es denn schon Voluntulu und was ist dein Job dabei? Ja, hi. Schön, Marian, du hast unser Geschäftsmodell schon durchblickt, das freut mich sehr, weil die Idee gibt es jetzt seit 3 Jahren, werken wir daran rum und seit 3 Jahren auch zusammen mit der Bartel Stiftung, die uns da ganz, ganz früh schon an die Seite gesprungen ist. Und die Grundidee war tatsächlich, Ehrenamt sichtbar zu machen, weil wir auf dem Abiball festgestellt haben, sämtliche Sonderleistungen werden irgendwie ausgestellt und aufgerufen. Nur die guten Seelen der Stufe, die Leute, die sich eingebracht haben, die mitorganisiert haben, die das Schulleben gestaltet haben, die gehen völlig unter. Und deswegen haben wir beschlossen, alles klar, die müssen wir sichtbar machen, die Leute, und die müssen wir mit Ehrenamt vernetzen, damit mehr Leute sich dort einbringen. Und das war unser Job. Zusammen mit Steffi sind wir quasi die Urgründer der Idee und haben uns dann ein Team gesucht, das Bock hat, aus der Idee mehr als nur ein Schulprojekt zu machen, nämlich ein richtiges Unternehmen. In welchem Jahr sind wir jetzt? Wann war die Idee und wann war der Abi? Hast du gesagt Abiball gerade, ne? Genau. Wann war der Abiball? 2021 war der Abiball, das war so der Startschuss. Und 2022, mitten in der Corona-Zeit, im ersten wieder analogen Kongress für Bildung und Ehrenamt, da sind wir hingefahren nach Berlin, haben den Christian getroffen von der Bartel Stiftung und der meinte, ja, das klingt doch mal nach einem sinnvollen Ansatz. Da legen wir doch mal gemeinsam los. Genau. Bartel Stiftung jetzt für unsere Hörer war jetzt einer der ersten Förderer. Und darüber habe ich jetzt auch von Voluntulu gehört. Und einer eurer Unterstützer war Stefanie Birkner, die quasi auch ein Projekt für die Bartel Stiftung macht, nämlich Zukunft.Unternehmen. Aber das ist jetzt vielleicht gar nicht hier so zentral. Okay, und ich wollte euch ja unbedingt mal kennenlernen, weil ich das irgendwie so stark finde. Vielleicht als besondere lustige Anekdote. Letzte Woche hatte ich bei Ideencouch auf dem Sofa eine Lehrerin, die ein Startup gegründet hat. um Lehrer zu unterstützen, ihren Unterricht besser zu machen. Kaya war super eindrucksvoll. Jetzt habe ich quasi Schüler, die ein Startup für Schüler gründen. Also ich meine, so schlecht kann es in Deutschland nicht bestellt sein. Irgendwie, es geht richtig los hier. Also finde ich super. Genau. Und ich hatte euch ja vorher so ein bisschen gefragt, also weil ich versuche jetzt euer Geschäftsmodell nochmal besser zu durchdringen, damit irgendwie unsere Hörer das auch noch besser verstehen und ich auch. Und dann geht es ja immer so ein bisschen darum, was kann man verbessern am Geschäftsmodell? Wo gibt es vielleicht noch Probleme, wo ich so ein bisschen versuche, meine Erfahrung aus 20 Jahren Gründungsberatung und so weiter da einzubringen. Ihr hattet mir ja vorher schon was gesagt. Max, ich glaube, das ist so ein bisschen aus deinem Feld, ne? Also es ist das Hauptthema, worum es dann gleich geht, wenn wir das Geschäftsmodell durchdrungen ist irgendwie NGO-Akquise, oder? Ja, also das ist das, wo es ja jetzt bald hingehen soll, dass wir die ersten Pilotkunden quasi finden, also Pilot-Ehrenamtsinstitutionen, die mit uns dann zusammen, ja, die unsere ersten Kunden auf der Seite sind und dann uns laufend Feedback geben, um halt die Seite oder die, ja, Plattform so zu entwickeln, dass wir für die breite Ehrenamtsseite bereitstellen können. Gut, okay. Dann gehen wir nochmal ins Geschäftsmodell rein. Also wir haben jetzt, am Anfang hat Verena uns erklärt, was der Nutzen vor allem für die Schüler ist, ne? Und Mats hat das jetzt gerade auch am Beispiel des Abiballs sehr schön gesagt. Also das, was man ehrenamtlich in der Schulzeit macht, ist nicht so richtig lebenslauftauglich bisher und ihr wollt das einfach übersetzen, dass das irgendwie im Lebenslauf auch taucht, dass es dann vielleicht da auch Zertifikate oder sowas gibt, die man anhängen kann. Also ihr wollt Ehrenamt sexy machen und dann junge Leute dafür begeistern, das auch für ihren Lebenslauf zu machen, natürlich auch für die Sache selber. Also ich glaube, der Nutzen ist super klar. Das haben wir auch verstanden, dass irgendwie, wenn bisher das durchschnittliche Alter von Ehrenamtlern 53 ist, dass man da irgendwie natürlich erstmal ein bisschen Entwicklungsarbeit machen muss. Und wahrscheinlich macht das dann auch keinen Spaß, wenn man als erster Jugendlicher unter 10 53-Jährige gerät. Irgendwie. Von daher macht es dann auch Sinn, da gleich eine Gruppe zu aktivieren, die dann vielleicht irgendwie gemeinsam ausziehen, um. Aber vielleicht jetzt nochmal der Nutzen für die NGOs. Also NGOs sind ja so Vereine. Vielleicht könnt ihr mal so ein paar nennen, die bei euch jetzt bisher schon Ehrenamtler aufgenommen haben. Und was ist für die der Nutzen? Ich würde sagen, bei uns ist der Nutzen, dass wir zum Beispiel einen Verein halt zukunftssicher machen können, indem wir halt ihm zeigen oder ihm das Angebot geben, junge Leute zu finden und halt nicht Leute zu finden, die außerhalb der Schule sind oder außerhalb des Studiums und somit dann halt das Ehrenamt oder den Verein für die Zukunft zu wappnen. Und das ist halt was wir bringen. Und wir motivieren natürlich auch Schüler und Studenten, sich ehrenamtlich zu betätigen. Und das ist halt im Gegensatz zu anderen Matching-Plattformen halt unser großer Vorteil, dass wir erstmal zeigen, was ist Ehrenamt und dann auch das regionale Angebot zeigen. Und ja, das ist gerade unser Vorteil, dass wir aktiv wirklich in die Schulen gehen und neue, ja, potenzielle Ehrenämtler finden. Verstehe. Also man würde jetzt im Nicht-Ehrenamt-Bereich, würde man jetzt ja von Employer-Branding reden, ne? Also die Employer, also die Vereine, lass uns die mal Vereine nennen und nicht NGOs, haben hier eine Chance, irgendwie zu zeigen, hey, wir sind cool, wir suchen Leute, und zwar diese Art von Leute, sich darstellen, ne, ganz so. Und wer hat das bisher genutzt, Matze, Verena? Wer gibt uns mal 2, 3 Beispiele, die schon mit euch zusammenarbeiten? Also wir verhandeln gerade erst mit den ersten Vereinen, so wie wir sie ja nennen, weil unsere Plattform jetzt erst gerade fertig geworden ist. Wir haben unsere Workshops schon an Schulen angetestet und im zweiten Schritt jetzt quasi, im zweiten großen Meilenstein, geht es jetzt um den Kern, den Max auch mit vorbereitet, nämlich diese Vereine auf unsere Plattform zu holen und nicht nur innerschulisch, sondern tatsächlich lokal vor Ort Strukturen zu bieten, wo unsere SchülerInnen, unsere UserInnen dann auch rausgehen können. Und da verhandeln wir mit Lebenshilfe, mit verschiedenen kirchlichen Trägern. Ein Krankenhaus hat sich bei uns gemeldet und gesagt, wir finden keine Jugendlichen, die diese Jobs machen wollen, von denen die Gesellschaft und das gesamtgesellschaftliche Gelingen abhängt. Und deswegen, der größte Partner von uns momentan in Wuppertal ist eigentlich die Wuppertaler Ehrenamtsagentur. Denn was viele nicht wissen, in Deutschland gibt es 75 davon. Also Agenturen, die schon genau diesen Schritt versuchen, die Region mit Ehrenamtlern irgendwie in Kontakt zu bringen. Und die gehen dabei einen sehr, sehr analogen Weg, einen sehr, sehr traditionellen Weg in der Einzelberatung. Der ist wichtig. Es braucht aber für die jungen Menschen heutzutage ein digitales Format. Und deswegen gibt es Voluntulu mit seiner Plattform, mit seiner Matching-Funktion und dem analogen Workshops in den Schulen. Okay, danke, verstanden. Also ihr habt quasi jetzt in dieser Plattform, die zwei verschiedene Märkte zusammenbringen will, erstmal den einen Markt irgendwie aufgebaut. Ihr habt Training geschaffen, damit irgendwie Jugendliche wissen, was Ehrenamt ist. Ihr habt irgendwie Kanäle geschaffen, um Reichweite zu schaffen, um irgendwie aufzuklären. Dafür Werbung darf ich nicht sagen. Was wollten wir sagen? Naja, sagen wir Aufklärung zu machen. So, und jetzt irgendwie habt ihr langsam da eine Crowd, die sagen, okay, wir können uns Ehrenamt vorstellen. Und jetzt geht ihr auf die andere Seite des Marktes. Und da habt ihr mir jetzt vorher geschrieben, dass so ein Thema ist, dass eben viele von denen eben sehr analog unterwegs sind und ihr jetzt digital unterwegs seid. Und das wird ja, glaube ich, an so der Ehrenamtsagentur auch deutlich, ne? Dass irgendwie das heutzutage eher so ist. Ich kenne eine in Varel, in Friesland, da gibt es auch eine Ehrenamtsagentur. Die machen auch einen super tollen Job. Aber das Typische ist eben, dass jemand durch die Tür kommt und die dann fragen so, wer bist du, was willst du, was interessiert dich? Und dann geh doch mal dahin oder dahin, so, ne? Und jetzt irgendwie, es baut ihr quasi Tinder für Ehrenämter nach, oder? Das ist ein schönes Bild, Tinder für Ehrenämter. Mit dem Wegwischen funktioniert bei uns nicht ganz so, aber das Prinzip ist dasselbe. Es muss maximal zu mir passen und genau das, dafür ist unsere Matching-Plattform da. Nichtsdestotrotz glauben wir aber nicht, dass wir es besser können als die Ehrenamtsagenturen, sondern wir sind nur eine Erweiterung des Angebots. Deswegen kooperieren wir mit denen auch vor Ort. Und bieten den Ehrenamtsagenturen sogar an, mit in unsere Workshops zu kommen. Also wir bringen sogar junge Menschen mit diesen schon bestehenden Strukturen zusammen. Wir erfinden also das Rad nicht neu, wir machen es nur größer und geländetauglich, wenn man so will. Verstehe ich, genau. Wäre ja auch vielleicht ein zukünftiger Schlüsselpartner, ne? Also in der Canvas, die wir auf der Gründerplattform und bei LaborX und so weiter benutzen, dass mein wichtigstes Lieblingsfeld Schlüsselpartnerschaften ist immer so, das sind jetzt nicht Dienstleister, also es ist nicht die Werbeagentur, die man dann irgendwie wechseln kann, sondern ein Schlüsselpartner ist jemand, in der eigenen Geschäftsmodell integriert ist, wo man am besten ähnliche Werte teilt, wo man sich gesagt hat, dass wenn man ein paar Jahre zusammen irgendwie versucht, einen Markt zu bearbeiten und sagt so, du kannst das gut und ich kann das gut und wir passen gut zusammen, weil so, ne? Und so könnte man ja jetzt sagen, als Geschäftsmodell für Voluntulu bundesweit, könnte man die 75 Ehrenamtsagenturen sagen und sagen, okay, wir können euch jetzt ein Schaufenster bieten zu jungen Leuten und wir sagen euch, wie wir in eurer Region, hier ist das Handbuch, mit der ihr in die Schulen kommt und wie ihr euch attraktiv macht. Und das Zielpublikum von Tinder ist jetzt inzwischen auch älter geworden, ja? Also 50, 60, 70-Jährige nutzt, also im Bekanntenkreis meiner Eltern gibt es jede Menge, die sich über Tinder kennenlernen. Das ist durchaus, hat eine Reichweite in der Gesellschaft bekommen und deswegen glaube ich, ist auch so ein Matching, so eine Matching-Dienstleistung vielleicht auch gar nicht mehr so spezifisch für Jugendliche nötig. Gut, aber jetzt sagst du, Max, die NGOs tun sich schwer, jetzt sich die da selber zu digitalisieren. Woran merkst du das denn? Ja, ich würde sagen, dass bei vielen Vereinen einfach komplett die Online-Präsenz fehlt, dass halt die Vereine auch nicht, es gibt vielleicht mal einen Instagram-Kanal, aber es werden halt auch immer noch viele Zeitungsannoncen geschaltet, aber so richtig, ja, so eine richtige Internet-Ausschreibung, wie es Unternehmen tun, fehlt häufig. Und junge Leute suchen halt nicht mehr über die analogen Medien, sondern nur noch oder fast ausschließlich übers Internet. Und das ist halt ein wichtiger Faktor, dass man da präsent ist und online aktiv ist und online nach Nachwuchs sucht. Gut, das heißt, wenn du jetzt, also ich versuche das mal zu übersetzen, was du sagst oder zu reformulieren, und du sagst mal bitte, ob ich es richtig verstanden habe. Also wenn jetzt so ein Verein, ein örtlicher Verein, noch nicht mal eine Internetpräsenz hat und quasi auch gar nicht gewohnt ist, ein digitales Angebot zu pflegen, dann tut er sich wahnsinnig schwer, wenn ihr jetzt sagt, so, guck mal, hier ist die Schnittstelle, hier bitte mal die Daten eintragen und dann seid ihr online. Nee, genau das Gegenteil ist tatsächlich der Fall. Wir nehmen denen das ab, genau diesen Schritt zu tun. Wir bieten ihnen quasi die analoge Schnittstelle in die digitale Welt, weil man darf eins nicht vergessen, in der Vereinsszene, die meisten engagieren sich vor allem in ihrem Angebot und kümmern sich darum, dass Sport stattfindet, Gemeindearbeit geleistet wird, der Umweltschutz irgendwie nach vorne getrieben wird. Sich da noch um den Nachwuchs zu kümmern, ist etwas, das ein totaler Ressourcenfresser ist. Und da springen wir ein und bieten den an, wenn ihr nicht mal eine Internetpräsenz habt, ihr könnt uns anrufen, wir stellen euch ein und melden euch zurück, wenn es wenn es Kontakt gibt, beziehungsweise den Account, den kann man über den Browser pflegen. Das heißt, alles, was ich brauche, ist ein Internetzugang. Und schon kann ich in meine Vereinsakquise gehen und dafür sorgen, dass mein Verein, meine Idee, mein Angebot nicht nur digital sichtbar wird in der Welt, sondern auch fortbestehen kann und damit nachhaltig wird. Genau, okay. Also dass der Nutzen, den ihr auf der Vereinsseite schafft, also dass ihr quasi alles, was nötig ist, um digital gefunden zu werden und um digital weitere Ehrenamtler zu finden, das übernehmt ihr. So, das ist eure Kernfähigkeit sozusagen im Geschäftsmodell-Sprech. Aber dann müssen die doch alle jetzt schreien, jawohl, und Max und ich sofort und ich komme und bei dir vor der Haustür stehen und Schlange stehen, oder? Ja, die Schlange ist noch nicht so vorhanden, aber ich denke, dass der Bedarf auf jeden Fall da ist. Nur ich denke mal, es fehlt an der Umsetzungsidee. Es fehlt die Plattform, um wirklich junge Leute zu finden. Und ja, ich denke mal, daran scheitert es momentan. Und deshalb fehlt die Aufklärung. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn das in der Szene verbreitet ist, dass das schon den Anklang findet und dann auch die Vereine auf uns zukommen. Okay, da arbeiten wir dann gleich nochmal weiter dran. Vielleicht gehen wir jetzt nochmal zu den Geschäftsmodellfeldern Angebot und Ertragsmodell. Also Angebot ist quasi, wenn ich es verstanden habe, auf der Zielgruppenseite Schüler ist das Angebot, wir machen euch fit fürs Ehrenamt, wir machen das Ehrenamt, was ihr macht, sichtbar als Zeugnis, was ihr in Lebenslauf packen kann, und ihr könnt bei uns eine Organisation finden, die irgendwie dazu passt, worauf ihr Bock habt. So, und auf der Vereinsseite haben wir gerade gelernt, also wir machen euch digital findbar, wir suchen für euch die richtig passenden Nachwuchs-Ehrenamtler, um euch zu verjüngen, wir machen euch zukunftsfähig, hat Max das gesagt. Also das sind die Angebote. Muss da irgendjemand was für bezahlen? Also gibt es ein Ertragsmodell? Also perspektivisch schon. Es ist aber noch nicht so ausgereift, dass wir sagen, so machen wir es. Aber das Ziel ist schon, dass die NGOs oder die Vereine, je nachdem, wie groß sie sind und wie viel finanzielle Mittel sie zur Verfügung haben, dann auch für Voluntulu zahlen sollen. Und dann einmalig oder als Abo? Habt ihr das schon drüber nachgedacht? Da sind wir uns noch nicht sicher, aber ein Abo-Modell könnten wir uns auf jeden Fall auch vorstellen. Okay, verstanden. Und Kosten, was sind auf eurer Seite für Kosten? Was habt ihr für Kosten? Was müsst ihr refinanzieren in einem typischen Monat? Also Mats hat ja eben gesagt, eine Plattform wird gebaut. Die ist jetzt gerade so weit, dass ihr damit in den Markt gehen könnt. Ne? Habe ich verstanden, dass die Initialkosten dazu haben wahrscheinlich jetzt irgendwie Förderer übernommen, wie zum Beispiel die von euch erwähnte Stiftung. So, aber wie geht's jetzt weiter? Wer zahlt eure Gehälter, eure vier Gehälter? Der Haupttreiber der Kosten ist ganz klar die IT. Also wir hatten natürlich am Anfang, war uns ganz klar, dass wir vermutlich niemals die Mittel haben werden, einen eigenen ITler einzustellen, Hosting, Serverkosten und alles auf einmal zu stemmen. So haben wir uns einen externen Dienstleister gesucht und einen gefunden, der diese individuelle Konzeption des Gesamtmodells auf der IT-Seite gestaltet. Der hat einfach laufende monatliche Kosten. Und alles das, was wir so an bestimmten Customizing oder Spezifika für die verschiedenen Zielgruppen, die wir ja haben, brauchen, kostet nochmal zusätzlich. Fast das ganze Team ist ehrenamtlich tätig, abgesehen von mir, die sich ein kleines Gehalt zahlt. Max ist Minijobber. Also eigentlich arbeiten wir im Moment mit Ehrenamtspauschalen und Übungsleiterpauschalen, die wir ja schön durch die Workshops können wir ja wunderbar zumindest dieses Spektrum erstmal ausnutzen. Aber aber ganz klar zu 75% IT-Kosten. Und da das Fremdkosten sind, also nicht durch uns originär entstehende Kosten, ist das natürlich für mich immer so ein Punkt, das geht halt vor, da sind wir in der Schuld auch dem IT-Dienstleister gegenüber. Und das ist immer so ein Knackpunkt für uns. Okay. Und genau, ihr habt eine etwas andere Canvas benutzt, als wir sie benutzen, nämlich so eine Social Business Model Canvas. Da sagt er unter Einnahmen, habt ihr geschrieben, Förderwettbewerbe, Stiftungs- und Spendengelder, Sponsoring-Modell für lokale Unternehmen, für Durchführung von Workshops. Das war das, was du, glaube ich, gerade erwähnt hast, ne? Dass die Workshops langsam zu einem Ertragsmodell werden können. Ja, wobei man jetzt dazu sagen muss, die sollen natürlich für Schulen und das soll ja alles kostenfrei sein. Ich meine, wir sind eine gemeinnützige Unternehmung und es ist schon so, dass die Schulen erst nichts für die Durchführung dieser Workshops zahlen. Die decken das ab, was im Unterricht vorkommt und das soll auch kostenfrei sein. Wir wollen auch die Schüler-Accounts auf unserer digitalen Plattform kostenfrei halten. Da überlegen wir halt auch noch, ob wir das vielleicht so mit zunehmendem Erwachsenenalter vielleicht auch in ein minimalstes Abo-Modell umwandeln. Aber das ist ein Szenario, das haben wir erstmal ein bisschen hinten angestellt, weil wir ja jetzt auch erstmal die jungen Leute an Bord bringen wollen. Und so, dass wir uns überlegt haben, vielleicht kann man sozusagen die Finanzierung der Workshops auf unserer Seite und dann das, was das Tool, was die Plattform kostet, dass dafür tatsächlich separate Fördertöpfe finden, indem wir das separieren. Und so kam eine noch nicht weiter ausgearbeitete Idee mit dieser Workshop-Sponsoring-Geschichte. Das müssen wir uns aber nochmal genau durchdenken und das vielleicht auch mal mit einem Unternehmen verproben. Verstehe. Mhm. Also, ist natürlich ein schwerer Markt. Also Schüler haben kein Geld und Vereine haben auch kein Geld, ne? Und Schulen behaupten auch immer kein Geld zu haben, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Schulen haben unglaubliche Budgets, ne? Nur dass sie davon 95% für Lehrer ausgeben, Lehrer und Lehrerinnen. Oder ich weiß es nicht, das ist jetzt gegriffen. Aber daneben gibt es natürlich noch riesige Budgets und da bleibt auch immer Geld über. Also wenn man da flexibel sein könnte, um verstehen könnte, was ein Schulleiter, in welchem Bereich er sein Budget nicht ausgegeben hat, dann könnte man sicherlich da auch Rechnungen schreiben, weil in der öffentlichen Hand ist ja Budgets nicht ausgeben nicht so unbedingt super cool. Also von daher, so ein bisschen Mut würde ich euch da machen, wenn jetzt erstmal klar ist, wie es funktioniert, dann ist das ja auch was so eine Schule im Schaufenster stehen hat. Wir arbeiten mit Voluntulu, bei uns wird Ehrenamt großgeschrieben, bei uns wird Ehrenamt lebenslauftauglich. Die Eltern von heute sind ja alle immer sehr ehrgeizig mit ihren Kindern und lebenslauftauglich ist dann vielleicht auch noch ein Argument irgendwie, was man beim Probeschultag irgendwie, bevor die Schulwahl kommt, rausholen kann. Bei den Vereinen glaube ich, dass schon größere Vereine, hat glaube ich Max eben ja auch gesagt, auch anständige Budgets haben und es natürlich tatsächlich die Digitalisierung, da stehen die wie der Ochs vom Berg vor und wenn ihr sagt so, wir übernehmen da was, also es hat einen wahnsinnigen Vorteil, wenn man ein eigenes Ertragsmodell hat und das ist für ein gemeinnütziges Unternehmen genauso wichtig wie ein nicht gemeinnütziges Unternehmen, weil wenn man immer von Fördertöpfen abhängt, dann passiert das, was ich ein Mission Drift nenne, ne? Dann die Fördertöpfe verändern sich und dann soll man auf einmal seine Firma verändern, so, ne? Dann ist irgendwie eine andere Zielgruppe gerade wahnsinnig wichtig, weil die Regierung gewechselt hat und dann, das will man ja nicht. So, während wenn man ein eigenes Ertragsmodell hat, dann kann man sich optimieren auf einen Nutzen, den man schafft, der auf dieses Ertragsmodell einzahlt. Also deswegen, ja, Also mein Appell, denkt schon ein bisschen drüber nach, wo ihr den Nutzen schafft und ob denen das nicht zumindest was Kleines wert sein kann. Absolut. Ich würde da gerne mal kurz einhaken. Und zwar sehe ich das tatsächlich wie du, dass der Vorteil am Voluntulo ist nämlich nicht, dass wir nur eine Geschäftsführung haben, die aus der Geschäftswelt kommt und junge Menschen im Team haben, die quasi unsere Zielgruppe am besten kennen, weil sie ja vielleicht einem Jahr entwachsen sind. Wir sind doch zwei Lehrerinnen im Team und kommen quasi von der dunklen Seite der Macht und kennen genau den Bereich, den du da gerade beschreibst. Und sehen das bei Voluntulo nämlich ähnlich, nämlich dass Verantwortung übernommen werden muss. Aber das Geld liegt tatsächlich nicht bei den Schulen, sondern eine Stufe höher, bei den Ministerien. Und unser Ziel ist es jetzt in den nächsten zwei Jahren schon in unserer Region systemrelevant zu werden. Sprich, wenn es uns dieses Jahr gelingt, und da haben wir jetzt in den nächsten zwei Wochen wichtige Termine vor uns, dann skalieren wir in diesem Jahr von 300 Usern auf über 5.000, 6.000 UserInnen allein in einer Stadt hoch. Und wenn das gelingt, dann werden wir zum Modell für ein Programm, das sich bei uns in Baden, in Nordrhein-Westfalen mit Berufsorientierung und mit Berufsvorbereitung befasst. Und von da aus, wenn wir das schaffen, zwei, drei weitere Regionen zu entwickeln, dann sind wir so ein systemrelevant, dass uns die Politik nicht mehr ignorieren kann. Städtisch klappt das schon mega. Wir haben jetzt die Stadt Wuppertal mit an Bord, die uns fördert für die nächsten zwei Jahre und gesagt hat, das probieren wir aus. Und genau diesen Weg wollen wir gehen. Und am Ende wollen wir zwar nicht Tinder sein, aber genauso groß. Und am besten das geflügelte Wort für Ehrenamt werden, für Engagement. Denn unser System ist deswegen so innovativ, weil wir aufs Leben vorbereiten. Und das mit einem innovativen Badge-System, das nutzbar ist, das mit Partnern zusammenarbeitet und das ja europäischen Standards und Wirtschaftsstandards genügt. Und eins können wir uns darauf verlassen, die Wirtschaft wird immer mitfuchsen an der Politik. Und genau die bedienen wir mit unserem Produkt. Also genau, finde ich auch gut. Also Ertragsmodell, sagen wir mal das Zweitbeste, außer dass der Nutzer, der den Nutzen hat, bezahlt, ist irgendwie, dass man sich integriert in etwas, ne? In Linien, die dauerhaft sind. So, ne? Und da hattest du jetzt ein paar Stichworte genannt, die jetzt irgendwie für euch geläufig sind, wo ich jetzt das für mich nicht so geläufig ist. Also Berufsvorausbildung oder so, ich habe schon wieder vergessen, was du gesagt hast, aber quasi entscheidende Worte, wo man weiß, dass die irgendwie über Jahrzehnte stabil bespielt werden und dass die Form, wie man sie stabil bespielt, irgendwie sich vielleicht verändert und dass man sich dann in solche Richtlinien, in solche Ziele reinschiebt und zeigt und evaluiert, wie man da Nutzen schafft, so, ne? Und dann Das würde ich auch sagen. Dann kriegt man auch Stabilität ins Ertragsmodell. Gut, okay. Also ich glaube, dass es, ich hoffe und glaube, dass meine Hörer und ich das jetzt ganz gut verstanden haben. Ich würde jetzt mal zurückgehen zu dem, wo ihr jetzt irgendwie sagt, da wäre sinnvoll, am Geschäftsmodell zu arbeiten. Also jetzt gibt es irgendwie die Vereine, die irgendwie bisher nicht digital sind und so ein bisschen fremdeln damit. Matze sagt, wir nehmen denen zwar alles ab, aber sie müssen dann irgendwie auch springen. Und mein erster Impuls dazu wäre, das ist leider, es irgendwie fühlt sich immer so ein bisschen, ich nenne mal unromantisch an. Leider ist es oft so, dass First Mover die sind, die am nächsten dran sind und nicht am weitesten weg. Ne, also in diesem Sinne hier eigentlich, die es am nötigsten hätte, ne? Die Vereine, die am undigitalsten sind und besonders alt sind von den Ehrenamtlern, sind wahrscheinlich die, die für euch am schwersten zu boarden und zu begeistern sind. Von daher wäre meines Erachtens die Aufgabe mal zu überlegen, die schon eigentlich ziemlich weit sind, die vielleicht sogar auch schon Instagram bedienen oder so, weil die haben schon verstanden, wie wichtig das ist. Und bei denen ist die Tür schon halb offen. Und jetzt wäre so die Denkaufgabe, wo finde ich Vereine aus eurer Region, wenn ihr jetzt erstmal regional wachsen wollt, die digital die Tür schon ein kleines bisschen offen haben. Und da könnte ich mir vorstellen, es gibt ja so Crowdfunding-Kampagnenplattformen, Startnext, Kickstarter. Es gibt auch eine spezifisch für gemeinnützige Organisationen, deren Name gerade nicht einfällt. Also Vereine, NGOs, die da Kampagnen fahren, die haben es verstanden, wie wichtig das ist und sind vielleicht viel offener und viel einfacher zu erreichen. Das wäre meine erste These. Ihr müsst sie verproben. Also ihr könnt sie nehmen, müsst sie nicht nehmen. Und könnt sie verproben. Habt ihr in diese Richtung schon mal überlegt, wer könnten, also eine Crowdfunding-Plattform als Schlüsselpartner, selbst wenn ihr einfach nur die als Recherchetool nehmt? In die Richtung haben wir noch nicht überlegt. Wir haben aber, hatten wir ja vorhin drüber gesprochen, über die Ehrenamtsagentur. Darüber haben wir, oder das wäre ein Schlüsselpartner für den Kontakt zu solchen Vereinen. Und ja, ansonsten sind wir ja in dem Schritt, sind wir noch, also das noch wäre der nächste Schritt. Wir wollten ja jetzt erstmal die Pilotvereine finden, die uns helfen. Und danach müssen wir uns klar damit auseinandersetzen, wie wir den oder zu den Vereinen kommen, die gerade besonders unsere Hilfe brauchen. Genau, und da würde ich unromantischerweise sagen, also im Vertrieb ist total wichtig, dass man den Pilotvertrieb so aufsetzt, wie er nachher skalieren kann. Also in diesem Fall, ich mache jetzt mal so ein Beispiel, aber wenn jetzt irgendwie eure Eltern oder Freunde oder so in irgendeinem Verein sind und ihr darüber da reinkommt, ist das eigentlich ganz cool, weil es erstmal einfacher ist, hilft aber nicht so richtig, weil man ja nicht in so viel Freunde oder Eltern hat so. Und ich würde mir überlegen, früher hat man dann vor 20, 30 Jahren hat man mit dem gelben Telefonbuch irgendwie jetzt argumentiert, ne? Wenn ich jetzt irgendwie Vertrieb mache in Gesundheitssystemen, Sanitätshäuser, da fragt mich nicht. Und ich finde jetzt in einem gelben Buch in Wuppertal 27 Sanitätshäuser, dann probiere ich jetzt mal 3 mit meinem neuen Produkt zu begeistern. Und wenn ich jetzt einen davon schaffe, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich von den 27 insgesamt 8 schaffe. So, ne? Also ein skalierbarer Weg. Und deswegen würde ich euch eigentlich raten, jetzt auch schon bei den Pilotnutzern, wo ihr ja, das finde ich ganz toll, dass ihr sagt, die ersten Vereine, die uns nutzen, die sollen auch Feedbackgeber sein, von denen wollen wir lernen. Da würde ich jetzt schon darauf gehen, wie es nachher, wo ihr eine Menge findet. Deswegen beharre ich jetzt auf meiner Idee. Guckt mal bei den 2, 3 großen Crowdfunding-Plattformen, wer aus Wuppertal da was macht. Welche Vereine sich versuchen, da irgendwie die neue Parkbank, den neuen Workshop finanzieren zu lassen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die relativ nah dran an sich sind. Und wenn ihr merkt, dass ihr die dann zu Nutzern, zu Kunden konvertiert, wie man das so schön sagt, dann wisst ihr, okay, dann haben wir einen Vertriebskanal, der skalierbar ist. Fällt euch sonst noch was ein? Wie man, also ich meine, Telefonbuch, keine Ahnung, ob es in gelben Seiten, ob es die noch gibt und ob da Vereine drin sind. Ich könnte mir vorstellen, dass das was anderes, was man vielleicht noch mal machen könnte, ist, dass man über die Freiwilligenbörse, aber auch vielleicht über einen Serienbrief einfach mal, wahrscheinlich gibt es in Wuppertal über 100 Vereine, sondern einfach mal die einladet zu einem Kennenlernabend, wo ihr dann in einer Stunde, ja, dann kommen von den 100 vielleicht 14 und ihr habt eine Stunde und arbeitet nochmal ganz genau aus, was ihr ihnen anbietet. Dann habt ihr da ein paar Poster stehen, was sie sich wünschen und was ihre Fragen sind. Und daraus baut ihr dann den Flyer, der die typischen Vorbehalte, nennt man das im Vertrieb, ne? Also die typischen Vorbehalte, aber es geht doch nicht, weil und da muss ich ja erst und so. Also diese Vorbehalte schreibt man sich auf, das sagt man danke und sehr interessant. Und dann überlegt man am Ende, wie man mit diesen Vorbehalten umgeht. Und Vorbehalte wiederholen sich wahnsinnig in fast allen Vertriebsformen. Und dann hättet ihr quasi ein zweites, komplett anderen skalierbaren Weg, nämlich schriftliche Einladungen, besonders poppig gemacht, so gemacht, dass irgendwie am besten das auch schon selektiert, wer dann da kommt, ne? Dass die kommen, Bock haben auf was Neues. Also ich sag jetzt mal schön bunt oder so. Ja, und dann kommt ihr mal von 2 verschiedenen Wegen und guckt irgendwie, mit wie viel Aufwand wir konvertieren könnt. Ja, finde ich super die Idee, weil unser bisheriger Plan ist eigentlich auch noch der, über unsere UserInnen zu gehen. Denn unsere Workshops sind so angelegt, dass wir quasi die Jugendlichen erstmal befragen, wo seid ihr denn schon aktiv, wo habt ihr Berührungspunkte? Und fast jeder hat einen Berührungspunkt zu einem Sportverein, einer Gemeinde oder sonst irgendwas. Und durch unser Zertifikat und unser Badge-System ist es ja so, dass sie auch außerhalb von Schule ihr Engagement sammeln können. Und da ist tatsächlich der Anspruch zu sagen, boah, ich habe jetzt in der 8. Klasse angefangen mit dem Sammeln in der Schule und will jetzt in der 11. Klasse rausgehen, weil das so der Zeitpunkt ist, wo unsere User in 16 werden und dann auch arbeitstechnisch tatsächlich in NGOs und Vereinen interessant werden, weil es arbeitsrechtlich in Deutschland sonst ein bisschen schwierig ist, mit deutlich Jüngeren zu arbeiten. Und dann gehen die zu ihrem Sportverein und sagen, den Eintrag, nee, ich brauche von dir kein Schreiben mehr, mach das bitte auf Voluntulu. Und dann fragen die, was ist denn Voluntulu? Und genau das ist unser Einfallstor, also den persönlichen Weg, den du da beschrieben hast, den wollen wir über unsere UserInnen gehen. Dafür brauchen wir die aber erst und die hoffen wir jetzt im nächsten halben Jahr sozusagen zu generieren und dann über den Druck, ey, du musst mein Ehrenamt dokumentieren, darüber die NGOs ja in den Zugzwang zu setzen und sagen, okay, dann machen wir das da. Was ist das überhaupt? Und uns kennenzulernen. Zugzwang und vielleicht auch die Karotte ist ja, das musst du nur einmal machen im Leben und ab dann macht's Voluntulu automatisch. Und du kannst irgendwie hier bei dieser Hotline anrufen und dann macht das einer mit dir zusammen oder so. Also ich würde auf jeden Fall versuchen, standardisieren, Prozesse zu standardisieren. Also wenn ihr das jetzt habt, ganz viele Jugendliche, die in verschiedenen Vereinen Ansprechpartner haben, dann würde ich da nicht eins zu eins nachgehen, sondern dann sagen die so, und wenn du jetzt wissen willst, wie Voluntulu funktioniert und wie das für dich geht und so, dann übergebe ich jetzt diesen Flyer und dann baut ihr ein System, weil auch eure Zeit ist begrenzt und kostbar und ihr wollt es nicht irgendwie jedem Sportlehrer in jedem Verein irgendwie alles nochmal erzählen. Also genau, das ist die Idee, dass sie am Ende noch sagen Voluntulu und dann denken, ah, schon klar, mache ich. Genau. Also Vertrieb sind Prozesse. Ja, also in Filmen ist das immer so ein bisschen anders dargestellt. Ne? Da sind so dann so Menschen, die wahnsinnig Leute bequatschen oder die super Tricks haben oder so, ja. Aber das ist nicht die, also es gibt natürlich Ausnahmetalente in der Wirtschaftsgeschichte. Aber der typische Vertrieb ist eigentlich, sind Prozesse, ist etwas ausprobieren, es funktioniert mäßig, dann probiere ich noch was anderes aus, das funktioniert noch schlechter, dann lasse ich das weg, dann probiere ich was Drittes aus, oh, das funktioniert ein bisschen besser. Ja, und etwas auf eine Art auszuprobieren, wo man auch selber Spaß dran hat, ne? Also einen Weg zu finden, der irgendwie zu den eigenen Werten und zu dem eigenen Fun-Faktor passt. Gut, cool. Also dann steht ja jetzt davor in Wuppertal die zweite Hälfte eurer Plattform mit Leben zu füllen. Und wenn das dann funktioniert, dann haben wir von Matze gehört, dann habt ihr auch ganz große Pläne. Ganz genau. Das Bedürfnis ist auf jeden Fall groß. Wenn wir so auf Bildungskongress oder so unterwegs sind, dann werden wir angefragt. Es gab jetzt Kontakte nach Baden-Württemberg. Hamburg hat sich gemeldet und gesagt, boah, wir wollen das. Und zwar SchülerInnen, die auf einem Kongress mit Clara zusammen waren, haben da gesagt, was ist das für ein krasser Scheiß? Den brauchen wir auf jeden Fall. Aber vielleicht wird Clara davon mehr erzählen. Ach, warst du neulich in Delmenhorst auf dem Kongress? Genau. Ah. Wir waren Teil des Futur 1 Kongress oder Brand 1 Konferenz und durften da eben auch unsere Workshops geben. Natürlich ein bisschen in anderer Form, aber haben dann auch mit den Schülern eine digitale Welt erschaffen, aber da auf dem Papier. Wir haben ein Skilltree erschaffen mit verschiedenen Soft Skills eben, um den Schülern zu zeigen, warum Ehrenamt so wichtig ist. Und da waren eben auch ganz viele Vertreter, eben unter anderem auch aus Hamburg, die gesagt haben, wir brauchen sowas unbedingt an unserer Schule, weil wir eben auch viel ehrenamtlich schon machen und das auch gar nicht zertifiziert bekommen. Sehr schön. Genau, also ist auf jeden Fall ein Thema, was emotionalisiert, was wo Leben hinter ist. Das ist irgendwie eine super Voraussetzungen und trotzdem gerade dann ist es, jetzt bin ich ein bisschen nervig und wiederhole nochmal, was ich gesagt habe, besonders wichtig, weil, ne, also Leute, die emotionalisiert sind und spannend sind, die haben dann Lust, jeder von denen hat Lust, sich mit euch zu unterhalten und die rufen dann alle einzeln an und ja, und dann bleibt es irgendwo stecken und dann ist man frustriert und so, ne, und das müsst ihr irgendwie bündeln, irgendwie, das könnt ihr auch in Online-Veranstaltungen schon jetzt bundesweit machen, dass einmal im Monat gibt es dann die Voluntulu, was sie schon immer über uns wissen wollten, Sprechstunde, so, muss gar nicht viel anders sein als jetzt irgendwie, ne, aber man hat es dann systematisiert und kann auf allen Medien, auf der Internetseite, bei Insta und so weiter irgendwie genau da darauf das zulaufen lassen. Und das ist ganz oft im Social Entrepreneurship, irgendwie, womit ich mich auch viel beschäftigt habe, wird das, glaube ich, oft falsch gemacht, weil man es eben so für die Sache macht und weil es so nett ist und so. Dann macht man die Prozesse so ein bisschen lässiger und informeller und dann läuft man sich nachher kaputt und gibt erschöpft, liegt am Fahrbahnrand und gibt auf. Und das wollen wir ja nicht. Cool, okay. Ja, wie toll. Danke für eure Zeit. Danke, dass wir irgendwie hier mal Voluntulo vorstellen konnten und ein Geschäftsmodell-Check gemacht haben. Wir drücken die Daumen. Keep in touch. Wenn es auf bundesweit zugeht, sagt ihr nochmal Bescheid und dann geht's weiter. Auf jeden Fall. Herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Danke für die Zeit. Der Ideencouch-Podcast ist eine Produktion der Everest GmbH und Partner von LaborX Hamburg. Redaktion: Gesa Holz und Sarah Bechtloff. Technische Bearbeitung: Erik Uhlendorf.